weit geschlossener Mund bleibt meines Glaubens Grund. Er spricht mit Zuversicht im Tod und Leben. Gott ist mein Licht, ihm will ich mich ergeben. Und haben alle Tage gleich ihre eigene Plage, doch auf das überstandene Land, wenn man genug geweint, kommt endlich die Herrschaft.